Упражнение 19, страница 137. Im Jahre 1799. Im Jahre 1837. Im Jahre 1917. Im Jahre 1941. Im Jahre 1945. Im Jahre 1965. Im Jahre 1976. Seit 1967. Seit 1970. Seit 1973.